hast deine Haut zu matt getragen. Was weiß ich, kannst du ehrlich sagen? Gesetzt hast du aufs falsche Pferd, der anderen Reichtum nur genährt. Auch wenn sie's Gegenteil beteuern, verlangen sie von dir die Steuern. Paar Krümel sind grad mal der Preis für deine Arbeit, deinen Schweiß. Sag, hat das Dasein einen Sinn zwischen dem Ende und Beginn? Gibt's einen Tag vorm Abendrot? Gibt es ein Leben vor dem Tod? Wie oft hast du das Geld gezählt? Auch deine Fonds sorgsam gewählt. Doch plötzlich hattest du dann Pech nach irgendeinem Börsencrash. Du hast es wohl niemals verstanden, das Dschungelbuch der Spekulanten. So konntest du auch gar nicht ahnen, dass Soja boomt, nicht die Bananen. Sag, hat das Dasein einen Sinn zwischen dem Ende und Beginn? Gibt's einen Tag vorm Abendrot? Gibt es ein Leben vor dem Tod? Den ganzen Tag nach Glück gehascht und abends bist du überrascht, wie Wasser eingefüllt ins Sieb, was letztlich davon übrig blieb. Vor dem TV hast du gesessen, was kam, du hast es längst vergessen. Was eine Show, waren's Liebesszenen. Auf jeden Fall, du musstest gähnen. Sag, hat das Dasein einen Sinn zwischen dem Ende und Beginn? Gibt's einen Tag vor Abendrot? Gibt es ein Leben vor dem Tod? Oft läufst du rum mit einem Steifen. Wie willst du so die Frauen begreifen? Die schnurren sich gern an dir reiben, dich fressen in ganz kleinen Scheiben. Du weißt genau, das ist nicht Liebe, es sind die allbekannten Triebe. Sie glauben in dem Augenblick ganz einfach an ihr bisschen Glück. Sag, hat das Dasein einen Sinn zwischen dem Ende und Beginn? Gibt's einen Tag vorm Abendrot? Gibt es ein Leben vor dem Tod? So vieles hast du schon geträumt und doppelt so viel noch versäumt. Die falschen Freunde dir gesucht und hinterher dich selbst verflucht. Die Tage schnell sind sie entschwunden, so viele ungenutzte Stunden. Die Zeit, du hast sie dir vertrieben. Ach, hättest du doch was geschrieben. Sag, hat das Dasein einen Sinn zwischen dem Ende und Beginn? Gibt's einen Tag vorm Abendrot? Gibt es ein Leben vor dem Tod?